Transparenz für die Ohren. So, ja, dann nochmal herzlich willkommen alle miteinander zur heutigen Sitzung des Team Colgev. Es ist jetzt 20 Uhr und 2 Minuten. Ich freue mich darüber, dass ihr alle anwesend seid. Und dann können wir auch schon loslegen. Haben wir Organisatorisches? Mir will scheinen, dass das nicht der Fall sei. Dann sind wir schon bei den laufenden Projekten. Bundesweite Themenwochen. Michael. Ja, nicht viel erzählen. Es läuft alles planmäßig. Ich habe mal Link zur Wiki-Seite zur Themenwoche eingestellt, aber da steht jetzt noch nichts weiter drin. Wird in der nächsten Zeit gefüllt, auch mit Materialien etc. Und für den 18. August haben wir ja die Vorstellung der Materialien im Dicken Engel. Themenwoche dann ab dem 3. September oder 2. September bis 10. Ich glaube, 3. bis 10. ist Samstag bis Samstag dann. Okay. 3. bis 10. September, falls ich mich jetzt versprochen habe. Okay. Gut, vielen aber herzlichen Dank. Ja, dann wären wir auch schon beim Freiheitsserver. Normalerweise würde ich jetzt Paki fragen, wenn er da wäre. Manfred, weißt du irgendwas? Herr Schraham. Welcher? Du. Ja, bitte. Weißt du irgendwas zum Thema Freiheitsserver? Nein, nichts, was ihr nicht auch wüsstet. Okay, dann kommt da nichts Neues rein. Dann sind wir auch schon beim Wahlkampf MacPom. Ist irgendjemand anwesend, der dazu was sagen kann? Die sind momentan relativ verstreut und tun Dinge. Ich habe mich mit dem 1-Former unterhalten letztens. Okay, sie tun Dinge. Das ist ja schon mal schön. Gut, dann sind wir hier jetzt beim Wahlkampf Berlin. Da hat Thomas was eingeschrieben. Erzähl mal. Ja, ich bin so lieb, weil ich ja in Berlin gerade mal an diesem Wochenende fleißig war, aus anderen Gründen. Aber wir sind also recht deutlich unterstützt. Es sind also auch einige Piraten nach einer gewissen Veranstaltung am Wochenende hier geblieben, ganz gezielt. Es kommen auch noch einige zum gezielten Wochenende hoch, wenn also Plakatierungsbeginn ist, und werden also kräftig von einigen Piratenparteien unterstützt. Mir fallen auf Anhieb natürlich immer die Tschechen ein, weil die ja dann, wie heißt das so schön, in Horden einfallen. Das finde ich auch sehr gut und die sind auch da fleißig und ich weiß auch, wir sind ja auch viele jetzt privat in Berlin untergebracht und die sind zum gleichen Zeitpunkt hier schon wieder unterwegs und verteilen Dinge in Berlin, in Briefkasten. Also die sind richtig ordentlich hier alle dabei, mitten im Wahlkampf, Hut ab davor. Und mal gucken, was sie sich noch so einfallen lassen im Wahlkampf. Ich kann leider nicht die Internas berichten, weil ich saß nicht dabei. Okay, vielen Dank. Gibt es Fragen dazu? Es gibt am 29. glaube ich ein Grillfest von Bezirk Mitte. Ist das korrekt? Ja, da gibt es die Wahlkampferöffnung, ne? Ja, das genau. Ist ja, aber genaues kann ich da leider auch nicht verraten. Also ich habe auch nur eine Einladung dazu, dass ich da kommen sollte. Wolf, wolltest du irgendwas sagen oder bist du nur auf die falsche Taste gekommen? Oh, ich schreibe. Entschuldigung. Okay, alles gut. Fein. Dann sind wir bei der Projektgruppe Wahlkampfanalyse. Ist da jemand anwesend und kann was zu dem Thema sagen? Anscheinend nicht. Dann gehe ich mal davon aus, dass die Dinge tun. Okay, damit wären wir schon bei Top 2, Polgev-Berichte. Was mich anbelangt, ich habe Orga-Zeugs und Tickets gemacht. Also überhaupt nichts großartig Weltbewegendes. Christos, du bist dran. In der letzten Zeit kommen bei mir halt relativ viele Einladungen von externen. Ich war bei einer Präsentation einer Cybermobbing-Studie, wurde ich eingeladen von ARAG. Da war der Besitzer von ARAG mit dabei. Die Diskussionsrunde war relativ interessant. Ich wurde eingeladen von einer Stiftung, auch ebenfalls in Berlin. Da war ich auch zutage. Das war eher mehr gesehen und sehen und gesehen werden. Dann bin ich im Projekt G20 mit involviert. Das nächste Treffen wird stattfinden am 25. September in Hamburg. Da unterhalten wir uns mit NGOs, die uns mit wieder ins Boot genommen haben. Da ist also unter anderem Brot für die Welt, Greenpeace, wie die alle heißen. Und federführend ist ATTAC, Bund. Da machen wir relativ viele Sachen. Bei dem G20-Gipfel wird es voraussichtlich so sein, dass wir unsere Partei Landesgeschäftsstelle als ja so eine Art, ja, was soll ich sagen, Zentrum nehmen, wo wir als Anlaufpunkt nehmen. Das ist dann nächstes Jahr. Da sind auch die Linken dabei, da ist der Bundesvorstand der Grünen Jugend dabei, die SPD, Jusos, da sind einige Leute dabei. Da gibt es halt einen großen Mehrwert an gemeinsamen Punkten, die wir haben. Es gibt halt auch Punkte, wo wir nicht gänzlich gleicher Meinung sind, aber das war relativ interessant. Das letzte Mal, wo wir uns getroffen haben. Dann kriege ich halt momentan relativ viele Einladungen von externen Anbietern, sag ich schon, NGOs, wo wir versuchen, da einigermaßen vernünftig zu arbeiten. Sie nehmen uns diesbezüglich schon wieder mehr wahr. Und das macht mir in der letzten Zeit viel Spaß. Entschuldigen muss ich mich, dass ich hier die Runden meistens nicht genommen habe. Dienstagabends musste ich jobtechnisch viel machen, dementsprechend. Aber das ist in den nächsten zwei, drei Wochen ist es so, dass ich da im Urlaub bin. Aber ich werde versuchen, dass ich da vom Ausland reinkomme. Des Weiteren ist es so, dass ich viele Termine habe jetzt für die Wahl in Niedersachsen, in Berlin und auch Mecklenburg-Vorpommern hat mich angefragt. Und dann war ich noch bei der CETA, Stopp CETA, letztens in München. Das war vor zwei Wochen. Ja, es war auch recht interessant. Auch da waren viele Abgeordnete da und viele aus dem Bund. Interessanterweise waren SPD-Leute da, die Europaparlamentarier von der SPD, die gegen die eigene Partei dementsprechend gewettert haben. Sie sind auch damit unglücklich, dass die SPD im Bund pro CETA und pro TTIP ist und auch pro VDS. Also da gibt es interessante Entwicklungen bei denen. Und das ist so jetzt mal eine kurze Zusammenfassung. Passt schon, Christoph. So, dann erstmal vielen Dank. Gibt es dazu Fragen aus der Runde? Mir will scheinen, dass das nicht der Fall ist. Dann sind wir doch jetzt schon bei Baden-Württemberg. Ist jemand da? Wohl nicht. Ich wurde gebeten, einen Link reinzuposten. Ich weiß nicht, ich habe das in diese 1000 Unterschriften. Die Baden-Württemberger brauchen da Unterstützung. Ist dieser Link drinne? Ja. Die organisieren zum 15., also eine Woche vorher, das heißt 14., 15., 16., weiß ich nicht, ruft die ATTAC auf zum, unter anderem ATTAC zum Stop TTIP bundesweit, Stuttgart unter anderem dabei, Stuttgart, ich glaube Frankfurt, Berlin, München und ein, zwei andere Städte, da gibt es halt die Großdemo. Und diese Großdemo wird Stuttgart halt auch mitmachen und die sammeln momentan Unterschriften oder sammeln Aktionen. Steht alles in dem Link drin. Wäre schön, wenn wir das in irgendeiner Art und Weise bundesweit auch noch ein bisschen promoten. Also wäre total charmant. Ja, Christus. Da steht ja auch was drin. Machst du dich mal? Oh, danke. Es steht ja auch was drin im Pad. Grundsätzlich im Prinzip genau das, was Christos gesagt hat. Unterstützung der Kampagne mit Link auf die Kampagne. Eine Woche vor den bundesweiten Demos wird eine Mauer, auf der die Gründe fixiert sind, zentral aufgestellt und genutzt, um für die bundesweiten Demos zu werben. Ich gehe mal davon aus, dass das eine Mauer auf Kartons ist und das dann eben aufgeklebt wird, so nach dem Motto. Dann Postkarten, auf denen man analog die Gründe einreichen kann, sind bestellt und können dann gerne an die Gliederungen versendet werden. Bei lgs@piraten-bw.de melden. Das ist dann auch für Infostände. Und nochmal die Bitte mitmachen, twittern und für größere Öffentlichkeit sorgen. Vielen Dank. Okay, gibt's ansonsten noch Fragen? Nein, aber eine Bitte. Nämlich? Ob du NRW vorziehen kannst, weil gleich mein Essen kommt. Oh, das ist ganz furchtbar. Ja, ich kann NRW vorziehen. Sehr gönschen. Danke. So, dann mach mal. Gut, ich mache das jetzt alles aus dem Kopf. Ich bitte irgendjemanden von euch. Wir haben heute einen Protokollanten. Thomas war so freundlich und hat sich von mir breit prügeln lassen. Das ist lieb. Thomas, dann schreibst du das bitte mit für NRW. Ich werde es mal schnell versuchen, muss ich erstmal schnell NRW finden. Zeile 118. Schon da. Hinter Niedersachsen. Ja, was war? Ich mache das jetzt aus dem Kopf, wie gesagt, chronologisch vielleicht ein bisschen ungeordnet. Wir haben auf der PPI-Versammlung die Observership erhalten, beantragt und erhalten. Wir sind also jetzt Observer-Member bei der PPI. Also wir sind die Piratenpartei NRW. Die Fraktion hat den digitalen Kompass an den Start gebracht, gemeinsam mit der Schleswig-Holsteiner Fraktion. Wir hoffen sehr, dass das ganze Ding reichlichen Zuspruch bekommt, nicht nur von Piraten, sondern auch natürlich von allen anderen Menschen in NRW und vielleicht sogar darüber hinaus. Ich würde euch alle bitten, das fleißig zu bewerben. Ihr findet die Seite unter digitaler-kompass.de. Vielleicht kann die Moni gleich nochmal hochkommen und das ein bisschen weiter ausführen. Dann gab es ja CSD, klar, wir haben das in Köln, wir haben, ich weiß, von Duisburg mit sehr viel Zuspruch, Erfolg und Spaß gemacht. Und jetzt komme ich schon zum Kommenden. Es wird am nächsten Sonntag in Köln wahrscheinlich die Erdogan-Demo geben. Da planen wir, ich will nicht sagen Gegendemos, aber zumindest Aktionen oder angemeldete Demos, bei denen wir nicht gegen Erdogan demonstrieren, hoffe ich, sondern unsere Standpunkte zu den Themen, die da jetzt mitschwingen, vertreten werden. Dann wird es, ich weiß das Datum nicht aus dem Kopf, das schaut ihr bitte nach und tragt es vielleicht ins Pad ein, die Gamescon geben, zu der wir natürlich wieder mit Stand und auch mit Fraktion vertreten sind. Wir haben für jeden Tag eine Mannschaft am Start, die uns da hoffentlich sehr gut vertreten wird. Und die Kölner Piraten machen dazu auch noch anlässlich der Gamescon eine Convention, ich sag mal so eine Art Schulung, warum Killerspiele nicht zu Amokläufen führen. Damit wäre ich schon durch. Wenn ich was vergessen habe, Moni, kannst du vielleicht ein bisschen nachkriegen. Danke. Ja, ich danke dir. Gibt's dazu Fragen? Ich habe eine Frage, und zwar ist es die eine Erdogan-Großdemo, die angekündigt in Köln, also die Pro-Erdogan, wo fast 15.000 Leute erwartet werden. Da wollen wir eine Gegendemo machen. Habe ich das jetzt richtig verstanden? Ja, da gibt es schon die, die Anti-, also die Gegen-Erdogan-Demo, der sich einige von uns gerne anschließen wollen. Ich plädiere dafür, dass wir mehr unsere Haltungen, unsere Auffassung zu den Themen, die da mitschwingen, vertreten, als dass wir einfach so eine plumpe Gegengeschichte machen. Immer nur dagegen sein, finde ich doof. Ich finde, wir sollten pro vertreten, wofür wir stehen. Du hast jetzt eine politische Aussage, ein politisches Sprechen bei mir benutzt. Meine Frage war, werden wir da mitmachen oder werden wir es nicht machen? Das war, und du sagst, ja, weiß ich noch nicht. Oder wie meinst du das? Was passiert da genau? Das ist zurzeit noch in Diskussion. Es gibt Stimmen, die bei der Gegendemo mitmachen wollen. Und es gibt Stimmen, die sagen, immer nur dagegen ist blöd, dazu zähle ich. Wir wollen zum Anlass der Gegendemo, vielleicht sogar am selben Ort, aber unsere Standpunkte vertreten. Ich kann es dir leider nicht genauer sagen, weil das noch in Entscheidung ist. Darf ich einen Kommentar auch dazu abgeben, weil da ich ja auch mit den Türken ja noch nie was zu tun hatte, auch mit den türkischen Piraten. Ich glaube, die wären froh, wenn alleine, sag ich mal, unsere Themen hier mal laut aufgegriffen werden. Und dazu gehören natürlich Bürgerrechte, Meinungsfreiheit, Bildung, Demokratie etc. Das darf man schon mal laut erzählen und man darf auch mal laut Ängste äußern. Macht euch mal gute Gedanken darüber. Vielleicht nehmt auch noch mal Kontakt auf mit den türkischen Piratenadresse. Kann ich liefern bei Bedarf, wenn gewollt. Paki hat die, glaube ich, auch. Kann man dann auch mal einen Kontakt herstellen, wie die das unterstützen würden. Kannst du mir da was zu schreiben? Bitte eine E-Mail? Hau mal Paki an. Der hat die Adressen auch. Okay, danke dir. Okay, noch sonstige Fragen? Nein, aber Ergänzungen holen. Moni steht am Saalmikro. Moni. Ja, hallo. Eigentlich nur, weil der Masch gerade gesagt hat, ich könne das noch ergänzen. Das kann ich gerne tun, wenn es da überhaupt Bedarf besteht, noch mal was zum digitalen Kompass zu sagen. Ich bräuchte den Link noch. So im Pad. 122. Den Link zu dem digitalen Kompass? Jupp. digitaler-kompass.de. Das war ja einfach. Oder halt die Fraktionsseite, da ist alles auch nochmal erklärt. Da sind auch einige Videos, die man sehr schön verbreiten kann. Also ich fasse das vielleicht nochmal kurz zusammen. Wir haben am letzten Mittwoch bei einem Pressefrühstück den digitalen Kompass vorgestellt. Das habe ich gemacht, weil halt sehr viele Themen aus dem Bereich Bildung dort sind. Und wir hoffen jetzt, dass ganz, ganz viele Menschen sich beteiligen. Das ganze Ding liegt im Moment auf Diskuto. Dort kann man kommentieren, Verbesserungsvorschläge machen, Ergänzungen, neue Ideen einpflegen. Wir werden am 31. August dazu eine große Mumble-Sitzung machen, wo wir uns die Sachen anschauen. Und wir werden am 3. September dazu ein Real-Life-Treffen in Köln haben, zu dem auch alle, vor allen Dingen Nicht-Piraten, eingeladen sind. Das heißt, wir haben das ein bisschen auch an NGOs verteilt. Ich habe das in meinem Bildungsbereich an Elternverbände, Lehrerverbände verteilt und hoffe mal, dass der ein oder andere dort aufschlägt. Und ja, im Grunde geht es nochmal darum, dass wir halt unser Alleinstellungsmerkmal Digitales in den Vordergrund stellen. Und vielleicht so als Hinweis, die Journalisten, die im Landtag waren und mit denen wir gesprochen haben, denen war es tatsächlich ein Anliegen zu fragen, warum erst jetzt? Also das war die Hauptfrage, weil sie sagten, das ist doch eigentlich euer Aushängeschild. Warum hat das so lange gedauert? Was für mich nochmal so gezeigt hat, ja, letztendlich hat man auch darauf gewartet, dass wir mit so einem Ding jetzt wirklich um die Ecke kommen. Und das werden wir in Nordrhein-Westfalen und die Schleswig-Holsteiner werden das im Landtag sicherlich auch betreiben. Aber ich glaube, dass die ganze Partei da nochmal gut einsteigen kann, dass wir da nochmal zeigen können, das ist das Feld, wo wir mehr wissen als die anderen. Schaut es euch mal an. Und wenn ihr dazu Fragen habt, also ne, irgendwie Ausnahmen weiß ich gar nicht, ne, sind bei uns, sind da der Grampi für zuständig, der Michel, der Lukas und ich. Und wenn ihr dazu Fragen habt, dann könnt ihr euch auch gerne an einen von uns wenden. Und wir helfen dann, wo wir können. Ich wollte mich ganz herzlich bedanken, dass ihr das noch weiter vorangetrieben habt. Danke. Okay, danke Moni für die Ergänzung. Hat noch jemand Fragen an Moni? Mir will scheinen, dass das nicht der Fall ist. Dann springen wir jetzt noch mal ein Stückchen zurück. Bayern ist entschuldigt wegen eines Kommunaltermins. Der Bericht für Berlin mit dem Wahlkampf war schon. Ist aus Brandenburg, Bremen und Hamburg jemand da? Die tun Dinge. Ja, also Brandenburg bin ich da. Vorstand hat sich dort konstituiert, sind noch dabei, teilweise Dinge zu finden, organisieren sich gerade noch intern, weil man da doch noch einige Sachen aufarbeiten muss, um zu gucken, wie es jetzt intern noch weitergeht. Man ist in den Vorbereitungen dafür Bundestagswahl. Die Ausschreibung für die Lokation Bundestagswahl ist im Gange. Mal gucken, was da für schöne Ergebnisse kommen. Und man kann davon ausgehen, dass in Brandenburg wahrscheinlich nur eine Aufstellungsversammlung stattfindet, aber auf der dann alles gewählt wird, von Landesliste auch bis zu den Direktkandidaten. Zu Hamburg kann ich noch was sagen. Ich wollte mich jetzt erstmal bei Thomas bedanken für den Bericht und fragen, ob es dann noch Fragen gibt. Die gibt es nicht. Bremen tut Dinge zu Hamburg, hat Christos was. Ja, Hamburg versucht den zweiten und dritten Verein, also auf jeden Fall die Vereine noch zu gründen, soweit ich das mitbekommen habe. Und die unterstützen halt auch, was ich vorher anfangs sagte, für nächstes Jahr den G20-Gipfel. Also nicht den G20-Gipfel, sondern den Alternativen oder wie auch immer man den nennen will. Die NGOs unterstützen die, da machen die auch relativ viel. Und der Social Media Cannabis Club oder wie der hieß, der war relativ erfolgreich, auch medial dort ausgeschlachtet worden. Also dieser Kurs, den die Hamburger eingehen, mit Vereinen zu gründen, um politisch aktiv zu sein, scheint mir aus der Ferne relativ positiv zu verlaufen. Sehr schön. Du sag mal, wo du sowieso immer zwischendurch mal Kontakt zu den Hamburgern hast, kannst du da mal nachfragen, ob eventuell mal der ein oder andere bei uns vorbeikommen kann? Bei den Hamburgern ist es genauso wie bei den Berlinern. Wie soll ich das jetzt nett formulieren? Die treffen sich halt. Die treffen sich mehrmals die Woche teilweise. Die fahren durch die S-Bahn und sind halt am Stammtisch. Und so Mumble ist immer so ein bisschen. Außerdem treffen sie sich jeden Dienstagabend um die Uhrzeit gerade in der LGS. Also für die ist der Termin relativ blöd. Das Einzige, was ich machen kann, ist, dass ich denen mal den Link des Pads mal rübergebe, dass sie sich mal eintragen. Ja, kann ich machen. Ja, ganz abgesehen davon, ich hatte ja auf der Marina Kassel mit denen gesprochen und sie haben mir gesagt, dass dass sie schon ganz gerne zwischendurch mal vorbeikommen, also dann kommen würden. Der Martin hat gemeint, er würde dann schon hier und da mal kommen. Das fände ich ganz gut. Ich ganz das täte. Also es wird noch eine Strategie, Marketing oder wie auch immer man, also sozialpolitisch, also von den Aspekten der Milieus noch eine AG geben. Von den Hamburgern und ein, zwei anderen Leuten, die auf der Marina waren. Und die wollen eine gründen, wer da Interesse hat, an den Martin Wenden aus Hamburg. Jo, das ist Martin Schütz. Gut, damit wären wir bei Hessen. Michael? Ja, es gibt eigentlich nichts Neues im Verlauf der letzten Woche. Interne Diskussionen, wir bereiten den LPT vor und so weiter. Was wir eventuell planen oder was wir im Moment angedacht haben, wieder eine Partie Killerschach zu spielen, im Zuge der gerade wieder aufkommenden Diskussionen, was diese Killerspieldebatte im Zuge der Anschläge angeht. Aber das ist noch nicht spruchreif, da sind wir dran, das planen wir gerade. Und wo, wissen wir auch noch nicht. Okay. Ansonsten nichts Neues. Vielen Dank. Hat denn jemand Fragen an den Michael? Ja, wie wollt ihr das denn machen, ein Killerschach? An einem Ort wie damals von Professor Schach, Schach sage ich schon, Professor Spitzer oder einfach so? Der soll mit involviert werden. Wahrscheinlich entweder in Kassel mitten auf dem Kaiserplatz oder wie er heißt, Königsplatz, oder in Frankfurt auf der Zeil oder in Darmstadt am Luisenplatz. Also irgendwo, wo es medienträchtig ist, da, wir müssen aber auch die Leute zusammenkriegen, ne? Also das wird ein großes Problem sein. Also wie gesagt, wir sind da am Plan und der soll damit involviert sein. Also ich vermute mal, der Spitzer kann aus meiner Sicht nicht involviert sein, Michael, weil der ist ein absoluter Gegner von solchen Sachen. Das ist ein renommierter Professor, ich glaube der Uni Ulm, der Thesen aufstellt, dass Killerspiele zu was weiß ich was führen. Das ist einer derjenigen, der die These aufgegriffen hat, dass Computerspiele gefährlich seien. Involviert das falsche Wort. Wir wollen darauf hinweisen, gerade auf solche Leute, die immer wieder mit der, ob das Pfeiffer oder Spitzer oder sonst wie ist, die immer wieder mit den Forderungen kommen und sagen, Killerspiele und so weiter, Informationsmaterial rein. Involviert war das falsche Wort in dem Augenblick. Ja, und ich vermute mal, die Macht hat wahrscheinlich so ähnlich wie das 2007 in Berlin gemacht wurde. Also auch richtig mit theatralisch, mit Blut, diesem Ketchup-Blut und sowas. Alles klar. Okay, vielen Dank. Ja, dann Mecklenburg-Vorpommern, Dennis sehe ich immer noch nicht, aber wir hatten ja oben schon so ein Stück weit Bericht. Schreiben wir hier also tun Dinge. Und damit wären wir bei Niedersachsen und Adam, der inzwischen wohl da ist. Ja, inzwischen ist er da. Er hat es geschafft, seine Kinder zu verköstigen. Habt ihr weiter oben, weil vor ich da war, schon irgendwas gelesen in Bezug auf unseren Wahlkampf? Nein. Okay, dann mache ich das mal. Also, die Piratenpartei Niedersachsen wird vorbehaltlich der Zulassung durch die jeweiligen Wahlausschüsse, das findet Mittwoch und Donnerstag statt, mit rund 270 Kandidaturen in den Kampf um den Einzug in rund 170 Parlamente bei der Kommunalwahl gehen. So, Details, da ist oben ein Link bei Wahlkampf Niedersachsen. Und für 76 Kandidaturen haben wir ausreichend Unterstützer, Unterschriften gesammelt. Es hat alles ganz gut hingehauen. Wir hatten also gestern um 18 Uhr den absoluten bestätigten Unterstützungsunterschriften-Schluss und mussten bis dahin alles abgeliefert haben und das hat auch alles geklappt. Also wir sind da ganz froh drum und jetzt geht es nach vorne und jetzt können wir endlich diesen Bürokram endlich mal ein bisschen hinter uns lassen. Dann, was wir so in der letzten Woche veranstaltet haben, war in allererster Linie Plakatieren natürlich hier in Hannover und der Umgebung. Also wir führen, glaube ich, einen recht exzessiven Plakatierwahlkampf und wir haben hier in der Stadt schon einiges geschafft. Es sind einige Teams unterwegs regelmäßig. Wir sind auch so noch dabei, auf bestimmte Plakate zu warten, die uns ausgegangen sind. Und wir werden jetzt so in der nächsten Woche und der übernächsten dann also richtig in den Plakatierkrieg ziehen. Wir haben noch so ein paar Sachen, ein paar Plätze, ein paar Teile der Stadt, die also noch gar nichts haben. wo die CDU mit ihren albernen dunkelblauen Plakaten hängt, wo wir uns dann regelmäßig natürlich drunter hängen mit unseren bunten und hoffentlich dann auch so ein bisschen das Farbspektrum dominieren können. Unsere Kopfplakate für die Spitzenkandidaten hier sind auch fertig und die werden auch die nächsten Tage jetzt angebracht. Also wir sind da auch schon ganz gut unterwegs. Ansonsten machen wir auch halt weiter mit bei der Vorbereitung zu der Großdemo gegen TTIP am 17. September. Da tut sich auch so ein bisschen was nebenbei. Unter anderem haben wir da so ein bisschen finanzielle Unterstützung zugesagt. Und ja, mal gucken. Also ist ja dann nach den Wahlen schon und da können wir uns dann höchstwahrscheinlich etwas drauf stürzen. Ansonsten haben wir vorher noch einiges an größeren Veranstaltungen hier in der Stadt. Und ja, so sieht das bei uns aus. Dann am Wochenende war ja der PPI GA, also das General Assembly, die Gesamtversammlung in Berlin. Da war ich zu Besuch 2 Tage und es war auch sehr schön in Berlin. Danke euch für die Gastfreundschaft, ihr Berliner. War alles richtig gut. Ansonsten hier wird auch einiges diskutiert in Bezug auf Killerspiele und Pokémon, also diese Pokémon Go-Geschichte, was man da eventuell auf diesem zweischneidigen Schwert ausrutschen lassen kann. Kann man das nutzen irgendwo politisch? Wie stark sind die Bedenken auf Datenschutz? Ihr kennt es ja alle. Allerdings 99% unserer Piraten laufen auch mit dem Handy vor der Nase durch die Stadt und spielen fanatisch. Und wir haben uns auch schon einiges überlegt, ob wir da so ein bisschen Aufklärung und Information verbinden können mit Spaß und eventuell an den Hauptplätzen, wo sich die Leute hier tummeln, weil es sind ja wirklich Horden von Leuten, die da sitzen und stehen abends, eventuell was aufstellen können oder auch ein bisschen Ladestationen anbieten und ähnliches und dabei Informationsmaterial verteilen. Aber wie gesagt, das ist ein bisschen zweischneidig. Wir haben einige Leute, die sind komplett dagegen, weil die genau wissen, wie viel Daten und wie viel ungeheures Negativpotenzial in dieser Pokémon-Go-Geschichte steckt und wie die Überwachung damit also wirklich verbreitet wird, auch bei Kindern. Und naja, das ist alles in der Diskussion hier. Ansonsten Tagesgeschäft, das Übliche. Wir haben viele an Medienarbeit im Moment, weil wir Flyer konzipieren müssen, Bilder machen und so weiter. Also das ist jetzt gerade alles gerade so mitten am Köcheln halt. Ansonsten, ja, das war's eigentlich von mir. Und wenn ihr Fragen habt, willkommen. Ja, vielen Dank, Adam. Hat denn jemand von euch Fragen? Ach ja, Entschuldigung, da fehlt noch was dazu. Nur ein kleiner Hinweis für unsere BGE-Leute. Am 22. und 23. September findet eine ein Kolloquium, eine 2-tägige Veranstaltung in Kopenhagen statt, die, glaube ich, ziemlich interessant ist und wo sich viele verschiedene gegensätzliche Gruppen auch treffen und diskutieren über Fortschritte, über Theorien, Hintergründe und was bis jetzt so passiert ist. Das ist nur ein Hinweis und der Link, der steht hier auch. Okay, nochmal Dankeschön und es gibt Fragen. Ja, wisst ihr aus Niedersachsen, ob ihr in Osnabrück Kandidaten habt? Soweit ich weiß, haben wir Osnabrück voll. Das ist super, weil da tritt die AfD nicht an. Die haben die Unterstützerunterschrift nicht zusammengebekommen. Dann haben die Piraten immer große Chancen. Das wissen wir aus der Landtagswahl in RLP. Also da können sogar zweistellige Ergebnisse kommen. Also das ist ja mal eine echt gute Nachricht, dass die AfD ihre Stimmen da nicht mehr zusammengekriegt hat. Geil. Also stürzt euch da ruhig ein bisschen drauf. Das ist wirklich, haben wir gemerkt, dass die Protestwähler gehen dann wirklich zur Piratenpartei zurück. Okay, ich werde das mal pushen und weitergeben. Ich danke dir. Der Eins bei euch ist doch aus Osnabrück, oder nicht? Jo. Okay. Verzeihung, ich musste gerade husten. Dann sind wir jetzt schon, wenn ich das richtig übersehe, bei Rheinland-Pfalz, ne? Ja, schönen guten Abend nochmal an alle. Ja, bei uns nicht ganz viel Neues, jede Menge Formalfu. Wir haben gerade mal ziemlich viel Geld ausgegeben, unterstützen die Hanfparade, unterstützen den CSD Rhein-Neckar, der zwar in Baden-Württemberg ist, aber wo Rheinland-Pfälzer Piraten auch mit dem eigenen Wagen teilnehmen wollen. Dann gehen die ersten 3.500 wohl nach Berlin für Kaperbriefe. Dann laufen so die ersten Planungen Bundestagswahlen an. Die Wiki-Orga muss gemacht werden und solche Dinge. Dann gibt es vereinzelt noch regionale CSDs, wie bei uns in Koblenz und in Mainz war jetzt, wo auch die Piraten da sind. Dann was der Gernot gleich nochmal unter Sozialpiraten stehen hat, der ist aber nicht da. Wir unterstützen natürlich von Rheinland-Pfalz das BGE-Tag in Andernach und finanzieren da auch einen Teil von. Leider fällt der Tag in Andernach, der BGE-Tag, genau auf unseren BPT in Wolfenbüttel. Das ist gerade für mich und so auch blöd, weil das ja wirklich vor der Haustür ist. Sind gerade mal 10 Kilometer. Und ja, daher den Aufruf, einfach früh genug, dass man vielleicht Save the Date macht, dass vielleicht doch ein paar Piraten da den Gernot an dem Samstag unterstützen. Das ist nicht nur eine Podiumsdiskussion, dann das soll in Form eines World Cafés stattfinden. Das heißt, wenn da genug Piraten sind, könnten wir da auch Punkte setzen und da das auch medial schon ein bisschen Aufmerksamkeit erzeugt, das merkt man jetzt schon, könnten die Piraten da einfach mal wieder ein bisschen wahrgenommen werden. Wie gesagt, ist blöd, da viele von uns schon Wolfenbüttel eingeplant haben, dass man aber vielleicht da den Gernot doch unterstützt. Danke. Ja, danke dir auf jeden Fall für den Bericht. Gibt es Fragen an Jürgen? Das hätte ich beinahe Gernot gesagt. Okay, das scheint nicht der Fall zu sein. Das Saarland tut Dinge. Möchte irgendjemand was zu dem Thema sagen? Und das Saarland ist hier. Ah, gucke mal. Da bist du ja. Dann erzähl mal. Ja, es gab nicht so viel. Wir waren jetzt am letzten Wochenende beim CSD, haben da mit einigen Leuten ein paar Flyer und gewisse Tücher verteilt. Kam ganz gut an. Fotos haben wir online gestellt und ja, das war's also in dieser Woche. Ja, ansonsten das normale Organisationsgedöns. Ja, das ist ja mal schön. Und die Menschen haben sich gefreut und auch über die Tücher und die Flyer? Ja, ich denke schon. Das sieht man eigentlich schon auf den Bildern. Okay, vielen Dank. Gut, gibt's ansonsten noch Fragen? Das ist wohl nicht der Fall, dann sind wir bei Sachsen. Ist aus Sachsen jemand da, der gerne was dazu sagen möchte? Okay, dann lese ich einfach vor. Sachsen generell tun Dinge. Auch wenn wir es schon mehrfach gesagt haben, es kann gar nicht oft genug gesagt werden, da hat Korax vollkommen recht. Am 3.8.2016 um 13 Uhr ist der Vogelfutterprozess in Chemnitz. Am Amtsgericht Chemnitz, Gerichtsstraße 2, das ist das Hauptgebäude, im Sitzungssaal 3.001. Okay. Ja, nur weil ich es jetzt gerade im Padchat sehe, wer Fragen hat, muss dann schon ans Saalmikrofon hüpfen, da hilft nichts. Gut, dann haben wir jetzt als nächstes Sachsen, Anhalt, Schleswig-Holstein und Thüringen. Ist jemand von euch da? Mir will scheinen, dass das nicht der Fall ist. Somit wären wir beim Internationalen und Thomas. Thomas, du hast das wahrscheinlich nicht mitgekriegt. Wir haben die Redezeit ein bisschen gekürzt. Von daher fasse dich bitte kurz. Mehr als maximal so 3 Minuten sollten es nicht werden. Du wirst es nicht glauben. Nee, habe ich auch keine Lust zu reden. Aber was mir wichtig ist, wir haben Freedom noch 4 vor der Nase. Es gab also sehr spät dieses Jahr einen Termin. Ich habe also die ganze Zeit darauf gehofft, dass es früher kommt, aber man hat sich leider jetzt bis zum Juli dazu gefunden, einen Termin zu finden. Freedom noch 4 in Brüssel wird also jetzt erst vom 14.10. bis 17.10. stattfinden. Ich habe auch den Link mit reingestellt zur quasi Kampagne. Da geht es aber auch darum, nochmal Persönlichkeiten zu finden, die Workshops mitgestalten und dergleichen. Ich mache aber bewusst den Aufruf an uns in der Piratenpartei, wir sollten hier wieder aktiv teilnehmen. Wir haben in den vergangenen Jahren nicht in Brüssel teilgenommen und das sollten wir langsam wieder ändern. Wir sollten auch dort wieder Flagge zeigen. Vielleicht finden wir da auch Wege dafür, dass wir das auch finanziell hinkriegen. Aber das ist jetzt einfach mal erstmal der generale Aufruf. Auch die Ideensammlung ist sehr wichtig. Bitte, bitte, bitte verbreitet es auch in den jeweiligen Ländern, weil Freedom Not Fear ist eines der wichtigsten Veranstaltungen, gerade auch auf internationaler Ebene. Und vielleicht kriegt man ja auch auf nationaler Ebene ja auch noch mal ein bisschen mal zusätzliche Sachen hin. Ja, und dann machen wir das mit dem Berichtswesen, weil das ist jetzt eigentlich langweilig für viele. Am vergangenen Wochenende fand die Generalversammlung der Piraten Pirate Parties International in Berlin statt. Gastgeber war der Landesverband Berlin. Man hat sich Mühe gegeben, das alles gut ordentlich hinzukriegen. Das ist ehrenwert, finde ich auch gut. Wir haben es aber auch geschafft, Dinge dort zu beschließen. Wir haben, die Namen könnt ihr dann gerne alle nachlesen, auch einige Leute gewählt in bestimmten Funktionen. Wir sind also auch weltweit wieder gut verteilt. Erstaunlich fand ich, dass wir jemanden sogar mittlerweile gewählt haben aus Israel und Kanada. Das fand ich schon mal sehr, sehr spannend. Wichtig dabei war für alle, glaube ich, auch hier zu wissen, man hat dort beschlossen, dass der Vorstand zukünftig für 2 Jahre amtiert, allerdings dann alternieren, sprich Anteil des Vorstandes wird nach 1 Jahr neu gewählt und danach gilt ein für diese Position in der Regel immer ein 2-Jahres-Rhythmus, um da eine gewisse Kontinuität zu bewahren. Was ich aber auch interessant fand, dass also selbst in allen möglichen wichtigen Bereichen, sei es bei dem im Vorstand als auch bei den Nachrückern, sowohl im Schiedsgericht und versteckt auch bei den Kassenprüfern wieder Deutsche dabei sind. Aber also das heißt, wir sind auch als Deutschland relativ gut vertreten, wobei ich das mal anders sehe. Ich bin ja eigentlich ein Internationaler, aber mich interessiert nicht, wo die Leute herkommen. Die Arbeit muss passen. Und ich glaube, wir haben eine relativ gute Zusammensetzung, wobei ich dann gerade feststelle, nur alleine 2 hier in diesem Raum sind dort in diesem Gremium vertreten, wir eine Person gewählt, direkt die andere als Nachrücker. Also finde ich schon mal ganz interessant. Tja, vielen Dank, Thomas. Habt ihr noch Fragen an ihn? Ja, eine Kleinigkeit hatte ich noch vergessen. Ja, dann frag dich doch mal selber. Ja, ich frag mich selber. Gaul, wohin ist der Sitz verlegt worden? Der ist nach Genf verlegt worden. Das heißt, wir haben jetzt in der PPI einen offiziellen Sitz, der in der Ursprungssatzung fehlte. Und der ist nach Genf verlegt worden, vor dem Hintergrund, da auch dort Möglichkeiten der Finanzierung existieren. Und natürlich UN-Organisationen vorhanden sind, die für uns wichtig sind. Trauriges Highlight am Wochenende war, obwohl wir eine Co-Vorsitzende aus Kanada gewählt haben, dass die Piratenpartei Kanada ausgetreten ist. Damit müssen wir jetzt leben. Aber wir haben auch das Positive, wir haben ja gehört, schon Nordrhein-Westfalen ist neues Mitglied geworden, zusätzlich aufgenommen wurde die Internet Party of Serbia, also Serbien, und die Piratenpartei New York. Das ist schon mal nicht verkehrt. Nein, das ist keine Briefkastenadresse, das wird bei einer Anwaltskanzlei erstmal bis auf Weiteres sein. Danach wird ein Bürogebäude angemietet. Das ist schon in Vorbereitung. Okay, okay. Kannst du mir verraten, wie das finanziert werden soll? Über Kantonsmittel. Okay, danke. Wobei es noch relativ nützlich ist, dass unser neuer Vorsitzender, die Chairperson, Guillaume Saul ist, also einer der renommiertesten Schweizer Piraten, der da auch in der Nähe wohnt. Okay, vielen Dank. Gibt es ansonsten noch Fragen? Das ist wohl nicht der Fall. Dann sind wir jetzt bei den Themenbeauftragten. Da hätten wir jetzt zunächst mal TTIP-Urheberrecht. Bruno ist heute nicht da. Dann schreiben wir da mal Tut Dinge. Und dann sind wir beim Gernot. Der hat einen recht ausführlichen Bericht im Pad hinterlassen. Jürgen, magst du mal die 3 wichtigsten Dinge rausgreifen? Ja, einen Moment. War ich gemeint, Astrid? Ja. Ja, wusste ich jetzt nicht. Okay. Die überparteiliche BGE-Veranstaltung habe ich schon genannt eben. Da seht ihr auch die Flyer, da seht ihr auch das Plakat. Die sind in der Arbeit. Interessant an diesem BGE-Vortrag ist, der ist nicht von den Piraten initiiert worden. Die Piraten sind aber eingeladen worden, sondern der ist von der Stadt Andernach, von dem Oberbürgermeister aufgegriffen worden. Und zwar begatten wir hier in Koblenz auch mal eine BGE-Veranstaltung, auch nicht von den Piraten, auch von einer anderen Gruppe. Und da hatten die hier einen Saal von 60, 70 Leuten angemietet. Der war viel zu klein. Also da war die Hütte voll, haben die auf dem Flur gestanden und überall war ganz interessant. Daraufhin hat sich dann hier so in der Ecke wohl doch so ein bisschen im BGE-Bereich getan. Das dazu. Dann hat er geschrieben, wer alles da hinkommt. Also es kommen schon recht hochkarätige Leute dahin. Eigentlich sollte die Katja Kipping selber kommen, aber die wird jetzt auch vom Mitglied des Bundestages vertreten. Gleiche bei den Grünen kommt auch Sprecher von der Bundestagsfraktion. Dann der OB, der das Ganze ein bisschen mit initiiert hat, hält natürlich die Begrüßungsworte. Interessant daran ist, jede Partei hat die Möglichkeit, 30 Minuten Referat zu halten. Und dann gibt es ein World Café, das, ich denke, das kennen die meisten. Also das bedeutet einfach, dass von dem anwesenden Publikum Themen gestellt werden, die dann hinterher auch nochmal in einer Diskussion ja, untereinander verarbeitet werden und wo das geht, also nicht nur über eine Stunde, sondern das geht erstmal voraussichtlich bis 15 oder 16 Uhr von 11 Uhr an und kann aber auch bis 19 Uhr verlängert werden, wenn genug Leute da sind. Deshalb eben mein Aufruf dazu, wenn genug Piraten da wären, könnten wir im Rahmen des World Cafés da Themen setzen. So, gut, das, was Gernot noch geschrieben hat, meine Bitte an Bufe und Landesverbände, es wäre schön, wenn diese Veranstaltung auch auf der Bundeswebsite und den Landesseiten der Piraten angekündigt und beworben würde. Wir können sogar zeigen, dass wirklich die Themen am Herzen liegen und nicht das Schubladendenken der anderen Parteien. Gut, wäre klasse, wenn wir das machen würden. Ja, das wäre sehr hübsch, wenn ihr an der Stelle euch dann mal mit Timecodex in Verbindung setzen könntet. Das macht der mit Sicherheit gern. Ja, danke. Ich werde es mit Gernot und werden dann mal kurz drüber sprechen. Wird auf jeden Fall dem Timecodex einen Text zusenden. Wunderbar, herzlichen Dank. Okay, gibt's dazu noch Fragen? Wohl nicht. Okay, dann geht's weiter mit Gesundheit. Der Wolf hat leider weggehen müssen. Deswegen werde ich mal so ein bisschen was erzählen. Also das Landessozialgericht Baden-Württemberg hat in Sachen EGK geurteilt. Es gibt kein Recht auf Weiterleben im analogen Umfeld. Es gibt eine Sommerpausendebatte um den Risikostrukturausgleich der GKV. Alle fühlen sich benachteiligt, außer den AOKen. Krankenhausstrukturgesetz mit einer ganzen Menge Fristen wird in Selbstverwaltung zwischen Schnitt bis aufs Blut und 10 Milliarden mehr für Krankenhäuser beurteilt. Einig ist man sich in der Selbstverwaltung beim Reißen der Fristen. Betrügereien von professionellen Pflegediensten stoßen auf Kritik. Aus der Regierung will man wohl den Pflegekassen bzw. dem MDK helfen. Heute berichtet man bei Report über die neueste Betrugsmasche. Pflegende lassen sich von Zupflegenden unterschreiben, dass die nicht kontrolliert zu werden wünschen. Niedersachsen bestellt einen Patientenbeauftragten nur einige Jahre nach anderen Bundesländern, aber man ist noch nicht letzter. Bayern will keine Pflegekammer. Und ein bayerischer Sonderweg, vor allem mit Arbeitgebern und Altenpflegerinnen und ohne die Mehrheit der organisierten Pflegekräfte, ist von der Staatsregierung beschlossen. Die Westfälische Ärztekammer hat sofort gejubelt, Ärzte wollen keine Pflegekammern. Es gäbe genug zu diskutieren und zu tun, allein es fehlt an Touren, sagt er. Das nehme ich jetzt einfach mal als Aufruf, sich doch freundlicherweise in der AG Gesundheit zu beteiligen. Fragen kann ich dazu jetzt leider nicht beantworten. Und es geht weiter mit der Energiepolitik. Michael. Ja, heute ganz kurz, weil ich habe nichts zu erzählen. Politik und Institute sind wohl in der Sommerpause und ich finde das auch mal ganz angenehm. Okay, vielen Dank. Dann brauchen wir da jetzt auch nichts zu fragen, weil wenn es nichts zu erzählen gibt, kann man auch nichts fragen. Birgit schreibt, dass sie noch auf Pause unterwegs ist, wie angekündigt. Und korrigiere, das habe ich geschrieben, weil ich die Tage mit ihr Kontakt hatte. Ah, okay. Das müsstest du dann dazu schreiben, bitte, weil ich das nicht unbedingt immer mitschneide. Okay, dann Frage. Asylpolitik, Datenschutz, queer, ist jemand da? Gut, in Bildung, Forschung und Wissenschaft gibt's nichts Neues. Michael, dann brauchst du da jetzt auch nichts weiter zu erzählen. Außen- und Sicherheitspolitik, ist da jemand zu Hause? Zu Hause ja, aber ich bin jetzt nicht der Zuständige, aber die haben jetzt einiges an Presseartikeln jetzt rausgegeben gehabt, auch gerade im Zusammenhang mit der Türkei, was wir ja alles unter Beobachtung haben und auch weiterhin unter Beobachtung haben, und das wird von der Außen- und Sicherheitspolitik weiterhin gemonitort. Da es aber auch themengleich ist, die Vorbereitungen für die Pirate Seekon laufen momentan auch auf Hochtouren. Das weiß Astrid aber, glaube ich, auch. Und da laufen, glaube ich, viele Gespräche gerade im Hintergrund, wie auch die Seekon, die Pirate Seekon richtig ordentlich auf die Beine gestellt wird. Ja, das hat vor allen Dingen was mit Orga zu tun in allererster Linie. Gibt's denn dazu noch Fragen? Mir bescheinen das nicht. Den besten Fall habe ich gesehen. Junge, erzähl. Hallo zusammen. Hört ihr mich? Aber ja, du hättest auch oben bleiben können. Ja, ich war im Zuhörerraum, glaube ich. Egal, whatever. Handparade, gibt Schönes zu berichten, gibt weniger Schönes zu berichten. Ich konzentriere mich mal aufs Schöne. Wir haben sehr kurzfristig angefangen, Geld einzusammeln. Dafür sind wir eigentlich weit vorne. Ich glaube, wir haben jetzt Zusagen in Höhe von ca. 2.300 Euro. Das innerhalb von einer Woche finde ich ein sehr cooles Ergebnis. Hätte mehr sein können, hätte, könnte, sollte. Wir kämpfen drum. Bis jetzt sieht es so aus, dass wir leider erstmal nur in Anführungsstrichen mit einem Stand präsent sein können aufgrund der finanziellen Situation. Wenn es doch noch zu Geld zum Beispiel aus dem LV Berlin kommen sollte, dann werden wir auch einen Truck haben und am Umzug mit einem piratigen Truck teilnehmen. Das ist so ein bisschen der Status. Viele kleine Bezirke, Kreisverbände haben gespendet, was ich echt einen Knaller finde. Die Mühe hat sich tatsächlich gelohnt, eben auch viele Untergliederungen selber anzuschreiben. Ja, wie gesagt, wir haben roundabout 2.300 Euro Spenden zu sagen. Das ist eine Menge Geld. Du hast mitbekommen, dass RLP auch die 500 gespendet hat. Rheinland-Pfalz? Ja. Moment, muss ich meine Liste gucken. Dann sage ich dir das. Kannst du eigentlich noch nicht, weil wir das gestern erst im Umlauf beschloss. Außer es hat dir schon einer geschrieben. Nee, aber das ist eine tolle Nachricht. Cool. Von mir gleich mal eine Nachfrage. Wie viel gab es denn schon insgesamt an Geldern? Ich sag ja, wir sind jetzt bei 2239,83 Euro, wobei noch, das ist der Status, wobei eventuell noch 3.000 Euro, und das ist halt ein ganz wichtiger Brocken, aus Berlin kommen könnte, und wenn dem so ist, dann sind wir safe. Dann ist alles weitere in Anführungsstrichen Luxus. Wenn es nicht kommt, wird es schwierig. Also dann, wie gesagt, werden wir uns wahrscheinlich auf den Stand konzentrieren müssen. Okay, wenn es dazu keine weiteren Fragen gibt, dann springe ich direkt weiter. Ja, scheint so, als ob Fragen alle beantwortet sind. Vielen herzlichen Dank. Warte, ich noch zwei Sachen kurz vielleicht noch. Ja? Ja, wir machen wie immer unsere wöchentliche AG-Sitzung. Wir haben heute neue Koordinatoren gewählt. Abgesehen davon hatten wir letzte Woche noch eine schöne Pressemitteilung. Es war Gedenktag der Drogentoten. Und die ist auch ziemlich gut angekommen, soweit ich das zumindest in den Social Media sehen konnte. Ja, und damit bin ich dann jetzt auch durch. Okay, danke schön. Ja, weißt du was, dann halten wir dich jetzt nicht weiter auf. Dann hüpf du mal zu deiner AG und Sachen liegen groß von uns. Vielen Dank, ich wünsche euch was. Schönen Abend noch. Danke gleichfalls. Tschüss. So, dann wären wir mit den Berichten soweit durch und dann sind wir schon beim Input der Themenbeauftragten. Da ist derzeit nichts, aber zum Thema aktuelle politische Lage hat Jürgen so einiges geschrieben. Junge, schieß los. Ja, das ist ja eigentlich Allgemeinwissen, was da steht. Wie gesagt, gibt es etwas, was du gerne hervorheben möchtest? Machen wir es einfach mal so, weil wir haben sowieso nur noch 6 Minuten. Ja, also wir Piraten sollten auf jeden Fall ganz klar Flagge zeigen, was die Überwachung und die Grundrechtseinschränkungen angeht. Gleichzeitig sollten wir Flagge zeigen, was die Aufweichung des Asylrechts angeht, weil wir sind wirklich zurzeit, hat man ja jetzt mitgekriegt, dass die Linken da auch große Probleme bekommen. Wir sind wirklich zurzeit die einzige Partei, die das ganz gut noch im Griff hat, ganz gut macht und wenn man sich ein bisschen im Social-Media-Bereich mal außerhalb der Piratenfilter-Bubble bewegt und man haut dort mal einen Link von den Piraten rein, hat man auch eine ganz gute Resonanz. Das müssten wir wesentlich häufiger machen, unsere Filter-Bubble verlassen und dort einfach mal auf Piratenprogramm hinweisen. Wir hatten in Rheinland-Pfalz einen ganz guten... Ja, vor den Wahlen haben wir noch zum Asylrecht was ganz Gutes geschrieben. Das ist teilweise ja auch von anderen Landesverbänden 1:1 übernommen worden, sodass wir da schon was haben, was wir vorweisen können. So, dann kann ich eigentlich nur ganz kurz was zu Rheinland-Pfalz sagen. Da gibt es den Regionalflughafen Hahn und das ist also so eine Never-Ending-Story. Da kommt jeden Tag, das ist wie so eine Salamitaktik, jeden Tag was Neues auf den Tisch. Also absolut intransparentes Verhalten von Geldverschludern bis zu 6 Millionen an irgendwelche Beratungsgesellschaften zahlen, die Larifari-Gutachten abgegeben haben, kann man wirklich so sagen. Und so weiter. Kann in Rheinland-Pfalz bedeuten, dass dort die jetzige Regierung große Probleme bekommen wird. Und ich hoffe es erstmal nicht, aber kann sogar in den nächsten halben oder einem Jahr dazu führen, dass da irgendwann wohl mal Neuwahlen wieder angedacht sind, weil so wie es aussieht, kann die jetzige Regierung das eigentlich nicht halten. Also die FDP kann eigentlich nicht mitmachen, will sie nicht komplett untergehen. So, das war's von mir. Okay, vielen Dank. So, jetzt haben wir es 20.56 Uhr und die schöne Diskussion, die wir uns eigentlich für heute vorgenommen haben, fällt natürlich leider wieder ein bisschen hinten runter. Ich bin schwer dafür, dass wir es einfach so machen, dass wir jetzt mal in der kommenden Woche, fände ich es gut, wenn ihr als politische Geschäftsführer mal in eure Landesverbände gehen würdet mit der Frage, was können wir tun, um sichtbarer zu werden, einfach als Ideensammlung. Und dass wir dann mal zusammenstellen in der nächsten Polgef-Runde, was so dabei rübergekommen ist, was wir machen können mit der Personaldecke, die wir haben und wie wir tatsächlich für mehr Aufmerksamkeit für die Piratenpartei sorgen können. Wäre das ein Deal? Ich höre keinen Widerspruch, dann machen wir das so. Thomas, schreibst du das bitte noch ins Protokoll, dass wir uns das vorgenommen haben? Gut, dann bin ich sehr gespannt, was aus euren Landesverbänden so kommt zum nächsten Mal. Bedanke mich sehr für eure Anwesenheit, bei Thomas fürs Protokoll und für die Aufnahme, bei Bauer Jupp auch für die Aufnahme, er ist ja inzwischen da. Und ja, bei euch allen für die Teilnahme und die Berichte. So, dann sind wir jetzt soweit. Es ist 20 Uhr und 58 Minuten. Bitte die Aufnahmen stoppen. Wir sind dann durch für heute. Und danke dir für die Intro und Outro Musik von Matthias Westner. East meets West unter Creative Commons.